Was macht man eigentlich so auf einer Kreuzfahrt? Beinahe täglich laufen die riesengroßen Kreuzfahrtschiffe riesengroße Städte an. Oder man wird mit einem Tenderboot hinübergebracht, weil das Kaff zu klein ist, um einen Hafen zu haben. Tenderboot ist gleich sehr, sehr lange warten. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Border Team Monologize herzlich willkommen. Heute Kreuzfahrtschiffe, die Freizeit. An jedem Anlegeort werden schon vom Schiff aus irrsinnig günstige Angebote gelegt. Entweder man schickt also seine Kinder nicht unbedingt aufs Studium, sondern direkt nach dem Kindergarten zum Arbeitsamt und leistet sich jeden Tag einen Ausflug, oder man versucht die einzelnen Städte selbst zu erkunden. In großen Städten ist das meist die bessere Idee, da man ungebundener ist, nicht wie Herden herumgetrieben wird und meist ein Drittel für die bessere Leistung bezahlt. Doch die Reiseveranstalter sind nicht dumm. So hält beinahe jedes Kreuzfahrtschiff an, wir nennen es Orte, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ernsthaft, da kommt keiner hin, da kommt man maximal her. Da sind unsere Bergdörfer wie Megalopoli dagegen. Schlumpfhausen wäre eine Metropole gegen diese Ortschaften. Im Mittelmeer ist selbst dies kein Problem, da unzählige Eingeborene und lokal ansässige Reiseveranstalter ganz viele Ausflüge zu Spottpreisen anbieten. An der Westküste von Amerika sieht das ein bisschen anders aus. Da ist nichts. Wenn man da einen Eingeborenen nach Whale Watching oder einer Tour oder einem Bus fragt, dann bekommt man so Antworten wie: Können wir gerne für nächstes Monat reservieren? Wann kommen Sie denn wieder mit Ihrem Schiff vorbei? Oder sind Sie ein Außerirdischer? Das weltberühmte Astoria beispielsweise hat einen Hügel und darauf einen Turm. Beeindruckend. Gibt's ja bei uns nicht. Und Olympia ist ein ziemlich langweiliges Kaff, aber wenn man 1,5 Stunden mit dem Bus fährt, kommt man zu einer Ausgrabungsstätte. Yay! Yeah. Die wenigen Dutzendplätze sind schon am ersten Tag ausgebucht und der Rest der 3000 Passagiere kann vom Deck aus über die Landschaft blicken oder man kann es wirklich wagen, in diese Dörfer zu gehen. Spannend, spannend, kann ich da nur sagen. Was für ein Geschäftssinn. Und nachdem man den ganzen Tag an Land war, muss man wieder durch den Metalldetektor, wo sie nur die unfreundlichsten Leute hinstellen. Wehe dir, wenn du auch nur deinen Gürtel trägst. Naja, bis auf Seattle. Wir kommen vollkommen genervt dort an und die Security-Dame fragt uns: Board cards and passport, please. Wir haben wir nicht dabei. Sie? Okay, dann geht weiter. Vielleicht muss man das immer so machen? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.